WDR 5. Neugier genügt. Wenn Sie sich mal die aktuellen Zulassungszahlen anschauen, dann liegen sie bei Manta A und Manta B zusammen bei ungefähr 1000 Stück in Deutschland. Wenn Sie dagegen halten, dass wir über 8000 Ferraris in Deutschland haben, dann sehen Sie die Relation. Das ist auf der Straße mittlerweile eine Seltenheit geworden. Opel Manta. Hören Sie, was Fachjournalisten über den Wagen der neuen Opel-Generation zu sagen haben. Zum Beispiel die Automobilrevue Schweiz. Wartet mit Fahreigenschaften auf, die für einen Mittelklassewagen dieser Preislage als außergewöhnlich zu bewerten sind. Auto, Motor und Sport. Lässt sich unter allen erdenkbaren Bedingungen schnell und außerordentlich sicher bewegen. Das sagten die Tester. Und wann testen Sie ihn? Opel Manta, weil man was vom Fahren versteht. Die Präsentation eines neuen Autos war 1970 ein echtes Ereignis. Opel lud ausgewählte Journalisten zum Timmendorfer Strand, um am 16. September sein neues Modell, den Manta A, vorzuführen. 25 Jahre nach Kriegsende waren die meisten Trümmer beseitigt, ein bescheidener Wohlstand hatte sich breit gemacht. Das Automobil war von einem exklusiven Luxus für Reiche zum Massenprodukt herangereift und hatte die bundesdeutsche Gesellschaft grundlegend verändert. Plötzlich waren Orte erreichbar, die man sonst nie gesehen hätte. Man fuhr in den Urlaub oder auch nur auf eine sonntägliche Spazierfahrt. Man fuhr zum Shoppen in die Innenstadt und stellte das Auto in einer Tiefgarage ab. Stadtplaner schufen die autogerechte Stadt und ließen gewaltige Schneisen durch einst enge Stadtviertel schlagen. Alte Käfer waren selbst für junge Leute erschwinglich, sie kosteten nur ein paar hundert Mark. Die Gesellschaft war mobil geworden. Im Europa der 60er Jahre kommt das Automobil endlich an. Tatsächlich hat praktisch jede Familie seinen Volkswagen bekommen. Ob es jetzt einen Volkswagen ist oder einen Opel oder einen Ford, ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ich mich durch den Besitz eines beliebigen Automobils nicht mehr unterscheiden kann. Vielmehr brauche ich ein Automobil, das meine Persönlichkeit bestärkt, das mich nach außen trägt und repräsentiert. Die Amerikaner hatten dafür einen wunderschönen Begriff, the personal car. Das war der Ford Thunderbird. In Europa war ein bisschen ärmer als Amerika in der Zeit, sind wir Ende der 60er, Anfang der 70er so weit. Jetzt also sucht man ein Auto, das auch ein bisschen Teil der eigenen Persönlichkeit ist. Also wenn das Auto schön ist, werde ich auch ein bisschen schöner. Paolo Tuminelli ist Professor an der Köln International School of Design, ein ausgewiesener Experte für die Geschichte des Automobildesigns. Die untere Mittelklasse wurde damals in Deutschland beherrscht vom Ford 12M und vom Opel Kadett, die höhere Mittelklasse vom Ford Taunus und vom Opel Rekord. Volkswagen befand sich in der Krise, der Käfernachfolger entpuppte sich als Fiasko und der Golf war noch in weiter Ferne. Es war Ford vorbehalten, Öffentlichkeit wie Konkurrenz 1968 mit einem völlig neuen Typus eines Autos zu überraschen, dem Capri. Die Mutter von Manta und Capri ist der Ford Mustang. Es ist die geniale Erfindung von Lee Iacocca in Amerika, der sagt, wir nehmen einfach den blöden Ford Falcon, das war, ich sage jetzt so, der Ascona Amerikas oder der Taunus Amerikas, also eine billige Mittelklasse. Wir machen ein schnittiges Kleid, wir ändern sonst nichts. Personalisierung ist möglich, alle möglichen Farben, alle möglichen Accessoires und wir machen daraus einen Renner für junge Leute. So wurde der sogenannte Pony Car erfunden. Also Pony Car, weil Mustang ein kleines Wildpferd ist, also eben so groß wie ein Pony. Also nicht teuer, aber in den Anspruch wertvoll. Und die Erfolgsgeschichte von Mustang ist einfach nicht mal denkbar heute. Es übertraf die Verkaufsprognose um das Zehnfache. Und verursachte natürlich eine Nachahmewelle, darunter auch Chevrolet mit dem Camaro. Wenige Jahre waren vergangen, dachte Ford, wenn das in Amerika funktioniert hat, mache ich das auch in Europa. Und führte dann den Capri ein. Autonamen sind keineswegs nur Schall und Rauch, sie sind Bestandteil des Marketings. Opel-Modelle trugen damals sehr deutsche Namen wie Kadett, Rekord, Senator oder Admiral. Das änderte sich erst mit dem Mittelklasse-Modell Ascona und setzte sich fort mit Manta. Auch das ein Reflex auf den Ford Capri. Während der Mustang uramerikanisch in seiner Namensgebung war, also man geht zurück auf die Wildpferde der Pioniere, sucht sich Ford aus Köln Capri als Name. Also die Capri-Sonne, Eis, alles, was dazugehört, Mythos Italien, Mittelmeer. Also das ist ein liebenswürdig romantischer Name für einen sehr schön gestalteten Wagen. Mit dem Manta versucht Opel, dem Capri nachzumachen. Die schöne Geschichte des Namens, also es gab den Chevrolet Corvette und den Corvette gab es seit 1962 als Stingray, also Stachelrochen. Und da will man natürlich vom Stingray abknüpfen. Und man nimmt mit Manta eigentlich die italienische Bezeichnung des Rochens. Gut, es ist kein Stingray, es gibt ein Manta-Rochen, aber egal. Also der Manta ist in der Form derselbe Fisch wie der Stingray, nur domestiziert. Es hat keine Giftstacheln. Das sagt auch sehr viel über die tatsächliche Leistung des Motors im Manta. Und der Name war einfach geklaut von Giorgio Giugiaro, der den Bizzarini Manta, ein wunderschön fortschrittliches Konzept-Car, vorgestellt hatte. Der Manta, den Opel 1970 präsentierte, war zweifellos ein schickes Auto. Allerdings schränkt Paolo Tominelli ein, angesichts der damals angesagten kantigen Formen nicht unbedingt zeitgemäß. Wenn wir jetzt uns auf das reine Design beschränken, reden wir 1970 von einem Fahrzeug, was hoffnungslos veraltet ist. Es hat die Grazie, die Eleganz eines europäischen Automobils, allerdings der frühen 60er Jahre. Die Modellierung ist sensationell, ist wirklich höchste Designschule. Das Auto fließt wunderbar, bisschen zu weich, aber mit kleinen Spitzen, aber ist an sich eine Limousine mit zwei Türen, die ihre 5 Sitzplätze behält und der es plötzlich gelingt, wie per Wunder, in einen Sportwagen umzuwandeln. Zum Beispiel die relativ weite Breite des Automobils, also flach und breit, das sind moderne Proportionen. Der Manta bot eigentlich genau diese skurrile Kombination aus absoluter Normalität und wunderschöner Extravaganz. Von wegen Leistung, von wegen Sportwagen. Der Manta A war im kleinsten Modell ausgerüstet mit einer 52 PS Maschine, im größten mit einer 90 PS Maschine. Während Ford den Capri in Rennen schickte und dabei sogar Porsche hinter sich ließ, trat Opel mit dem Manta gar nicht erst an. Aber das störte die Kundschaft nicht. Der Wagen entwickelte sich zu einem Erfolgsmodell. Egon hat einen neuen Wagen. Den neuen Manta von Opel. Sportlich schick. Einen Manta fahren? Ein herrliches Gefühl. Hannelore wird begeistert sein. Aber etwas passt dem Egon nicht. Der Manta hat Platz für 5 und alle wollen mitfahren. Armer Egon. Opel wollte damals natürlich auch ein Sportcoupé haben, was ein bisschen familientauglich ist, wo man ein bisschen Kofferraum hat, wo man ein bisschen was einladen kann. Wenn man sich die alten Werbungen auch anschaut, wo der junge Mann dann mit seiner Freundin einen Urlaub fahren will und hat dann auf einmal noch die Schwiegereltern hinterm Auto stehen mit dem ganzen Kofferset. Das war eigentlich der Sinn des Ganzen. Nicht wie beim Opel GT, nur fliegen ist schöner und das am besten allein, sondern eben auch die ganze Familie in einem Sportcoupé mitnehmen können. Wir haben ja hier die Situation, dass ich ja auch Familienvater bin mit 2 Kindern. Und wenn wir irgendwo hinfahren, dann fahren wir natürlich zu 4 Personen in dem Fahrzeug dann auch irgendein Treffen. Dann ist halt das Auto voll mit Zelt und Luftmatratzen und Schlafsäcken und was das Herz begehrt, für die ganze Campingausrüstung. Ja, aber wir fahren natürlich damit. Wir nehmen dann nicht irgendwie einen Wohnwagen oder irgendwie sowas, wo wir dann schlafen. Ganz klassisch. Thomas Hassel ist Vorsitzender des Düsseldorfer Manta Clubs, ein kleiner Verein, der nur Mitglieder aufnimmt, die heute noch Manta fahren. Seinen ersten Manta kaufte Thomas Hassel kaum, dass er Auto fahren durfte. Ich war 18 Jahre alt, habe gerade einen Führerschein gemacht und wollte mir eigentlich einen VW Passat kaufen. und kam eines Morgens dann mal runter und vor mir in der Parklücke standen hintereinander ein Capri und ein Manta. Und da habe ich mir gedacht, ich bin jung, ich habe keinen Anhang, ich habe nichts zu transportieren. Warum sollst du denn nicht irgendwie so ein sportliches Auto holen? Gesagt, getan, geguckt, die Capris waren noch ein bisschen teuer damals, also es ist ein Manta geworden. Das war 1985. Thomas Hassels Modell war ein Manta B. Das Nachfolgemodell des Manta A, das Opel ab dem Jahr 1975 produzierte. Von der 60er-Jahre-Eleganz des Manta A war beim Manta B nichts übrig geblieben. Der Wagen kam kantiger daher, wirkte deshalb moderner, aber doch auch wie eine Kleinausgabe eines beliebigen amerikanischen Modells. Paolo Tominelli, der Designexperte, hält den Manta B für rundum misslungen. Stilistisch ist keine Verwandtschaft festzustellen zwischen dem Manta A und dem Manta B. Ja gut, der Manta B bleibt in der Technik genauso veraltet und unzeitgemäß wie der Manta A auch gewesen war. Die Front war einfallslos mit diesem blöden rechteckigen Scheinwerfer, die molligen Linien, die aber ins Nichts mündeten, eine ziemlich lausige Heckpartie. Also rechts und links, oben und unten war der Manta B ein Auto, das nach gestalterischen Hilfe schrie. Um diesen Wagen zu retten, sucht Opel die einzig mögliche vertretbare Strategie und das ist mehr Power. Also durch die GTE und die GSI-Modelle pet man natürlich den Wagen, der auch jetzt mittlerweile breite Reifen trägt und bespoilert wird vorne und hinten, dann Streifen, Black Magic, Unifarblackierung. Also es wird mit Marketing, mit Styling, alles Mögliche versucht. Der neue Manta. Männlich, stark, sportlich. Der neue Manta. Das Kraftpaket von Opel. Schon bei dem ersten Wagen, den ich dann 1985 gekauft habe, den habe ich ein Jahr unverändert gefahren. Aber dann mussten halt doch mal ein paar andere Räder drauf und irgendwann war auch die Leistung ein bisschen zu wenig und die stärker motorisierten Varianten waren damals zu teuer. Ja, und dann wurde halt ein größerer Motor eingebaut. Das war original 2 Liter S-Vergasermotor, der drin war. Und ich habe dann umgerüstet auf Einspritzanlage und dann kam ein 2 Liter Einspritzer rein mit 131 PS. Kaum ein Modell ist so selten in dem Zustand, wie es aus dem Werk kam, auf den Straßen gefahren. Auch Thomas Hassel hat seinen Manta ständig verändert und verbessert. Die Technik des Manta B war einfach, es gab viel zu schrauben. Tiefer legen, breitere Reifen, Frontspoiler, Seitenspoiler, gewaltige Heckspoiler, größere, schnellere Motoren, der Fantasie war keine Grenzen gesetzt. Frisieren nannte man das damals, heute heißt es Tuning. Es gab spezialisierte Werkstätten, vieles aber erledigten die Manta-Fahrer auch selbst. In dieser Hinsicht waren sie den Porsche- und Mercedes-Fahrern weit überlegen. Sieh da, ein Auto, das seine Identität sucht, findet Menschen, die auch ihre Identität suchen und gemeinsam entsteht eine Identität. Also entsteht dann doch tatsächlich dieser Manta-Typus, der in Deutschland so zu Filmen, zu Musik, zu einer Bewegung, die kulturellen Wert hat, geführt hat. Was man mit einem perfekten, auf die Zielgruppe abgestimmten Design vielleicht nie hätte erreichen können, weil man sich ungern vorgefertigten Images und Identitäten bedient. Wer einen Sportwagen besitzt, der will auch schnell fahren. Natürlich haben sich Manta-Fahrer so manches Rennen auf deutschen Straßen geliefert, untereinander oder gegen Golf GTIs oder Ford Capris, manchmal auch gegen Porsches, aber da waren sie eher chancenlos. Sie waren ja auch mal ein bisschen jünger, ne? Und vielleicht ein bisschen risikofreudiger oder abenteuerlustiger oder was auch immer. Ja. Das gehört ganz einfach dazu, dass man damals vielleicht ein bisschen eher geneigt war, vielleicht sich mit dem einen oder anderen auf der Straße mal ein kleines Rennen zu liefern. Natürlich auch innerhalb nur der Preisklasse. Was sollte man jetzt versuchen, irgendwie an der Ampel oder was, ein Beschleunigungsrennen oder auf der Autobahn, wenn dann mal frei war, ein Endgeschwindigkeitsrennen oder ein kleines Duell zu fahren mit irgendeinem Fahrzeug, was schon von der Preisklasse her deutlich höher war, von ab Werk schon deutlich besser motorisiert war. Ohne Aussicht auf Erfolg, macht ja keinen Spaß. Man muss schon irgendwo in seiner Klasse bleiben. Natürlich war der Manta-Fahrer der weniger Vermögende, Natürlich konnte er sich keinen BMW, keinen Porsche, keinen Mercedes leisten, sonst hätte er es getan. Aber diese Möglichkeit, auch diesen Mut, das minderwertigere Auto zu fahren und damit zu spielen und trotzdem stolz darauf zu sein, zeugt auch eines erwachsenen Intellektes. Also genau das Gegenteil dessen, was einem Manta-Fahrer zugeordnet wurde. Also, woran erkennt man im Winter einen Manta-Fahrer? An den eingefrorenen Ellenbogen. Und was sagt ein Manta-Fahrer bei der Beerdigung vom Kollegen? Ey, kann man den auch tiefer legen? Der Manta-Witz war die schäbige Rache des Bürgertums an einer zu ein bisschen Wohlstand gekommenen Arbeiterklasse, die das Monopol der Reichen auf Rasen durchbrochen hatte. Til Schweiger feierte seinen ersten großen Erfolg mit Manta Manta und seine Partnerin war natürlich eine blonde Friseuse. Manch ein Manta-Fahrer zeigte sich angesichts der Welle von Hohn und Spott tief beeindruckt. Andere, wie Thomas Hassel, blieben sich treu. Als die Filme rauskamen und die große Witzewelle über Deutschland schwappte, haben sehr viele, die irgendwie das Ego nicht hatten, haben das Fahrzeug dann verkauft, weil sie nicht mehr dazu gestanden haben, einfach nur um es wegzuhaben. Ich habe viele dieser alten Witze wiedererkannt als Ostfriesen-Witze, die einfach nur umgetüncht wurden oder was auch immer. Ja. Also es hat mir persönlich nicht viel ausgemacht. Und irgendwann, wenn die Leute anfingen, einem einen Witz zu erzählen, dann konnte man einfach sagen, den kenne ich schon. Ich kann dir den zu Ende erzählen. Das hat mich also nicht wirklich angefochten. Das war mal eine Zeit lang ein bisschen nervig, aber ansonsten, ich habe das Auto immer weitergefahren. Mehr als 1 Million Mantas hat Opel bis zum Jahre 1988 produziert. Viele sind nicht übrig geblieben. Der Manta ist heute eine Oldtimer-Rarität, schwer zu bekommen und noch schwerer zu restaurieren. Die Ersatzteile sind rar geworden. Thomas Hassels Garage im Jülicher Stadtteil Weldorf ist groß genug, dass sie gleich mehrere Mantas aufnehmen kann. Im Moment habe ich 3. Das ist nicht unbedingt ein Plan. Irgendwann sind die mal so nach und nach hängen geblieben. Den einen, den ich da jetzt habe, den habe ich 1987 eben gekauft und seitdem habe ich den. Dann habe ich das Cabrio, das habe ich 1994 gekauft von einem ehemaligen Clubkameraden, der da kein Interesse mehr dran hatte, und habe ich den wieder hergerichtet. Die beiden großen, die habe ich mit größeren Motoren ausgerüstet aus dem Opel Omega, um dann auch entsprechend ein KLR-System einbauen zu können und G-Kart-Regelungen, sodass das von der Steuer her auch fast keine Belastung mehr macht. Und den dritten, den ich jetzt habe, das war eigentlich auch nur so eine Übergangslösung, aber dann ist der Manta von meiner Frau, der ist leider kaputtgeschweißt worden von jemandem. Und dann brauchte die wieder ein Ersatzfahrzeug und dann haben wir den halt wieder fertig gemacht. Wenn wir jetzt vom Manta B sprechen, ich muss das immer wieder verbinden mit einer vielleicht der wichtigsten Erfindung jener Zeit, die Volkspraline, den Rocher von Ferrero. Also plötzlich kommt eine Praline, die eigentlich eben elitäres Schokoladenprodukt war, an die Massen, ist auch an der Tankstelle erhältlich, hat eine goldene Hülle und sie wird gegessen beim Empfang des Botschafters. Der Manta B ist vielleicht das automobilistische Pendant zur Ferrero Rocher. Aber in dem Moment, wo jeder eine Praline isst, dann will keiner mehr Brötchen essen. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. I didn't have no Pharaoh, not even no place to go. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Thank you.